Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Mit Lou Donaldson, Arthur Alexander, 999, Steel Eyes Span, The Kinks, Flip Phillips, Roswell Rudd und Steve Lacy, Herbie Nichols, Maxine Sullivan, Champion Jack Dupree, Larry Dale, Arthur Smith und Don Reno und Freddie Scott. Der 1933 im Nordosten der USA geborene Freddie Scott hatte eine nicht gerade typische Karriere für einen Soul-Sänger. Nachdem er einige Semester Medizin studiert hatte, ging er zur Army und von dort aus nach einigen kurzen Zwischenstationen zum Musikverlag Eldon Music, bei dem Songwriter-Teams wie Lieber Stoller, Doc Pomus und Mort Schumann oder Carole King und Gary Coffin bereits unter Vertrag standen. Das war im bekannten Bill Building am Broadway in Manhattan. Dort war dann Freddie Scott meist beschäftigt, Lieder zu schreiben und von diesen Demos anzufertigen. 1962 musste er dann kurzfristig mal für den Soul-Sänger Chuck Jackson bei dessen Studio-Session einspringen, weil Jackson den Termin hatte sausen lassen. Und der Ersatz hatte prompt einen Top-10-Hit mit dem von Gary Coffin und Carole King geschriebenen Hey Girl. Wir hörten aber eine Coverversion von Jerry Butlers He Will Break Your Heart aus dem Jahr 1967. Vom Jahr davor, 1966, hörten wir natürlich auch eine Coverversion, diesmal vom Altsaxophonisten Lou Donaldson, Blowing in the Wind, natürlich von Bob Dylan. Die Version fängt eigentlich recht vielversprechend an. Leider spielt dann Donaldson in jeder Strophe nahezu das Gleiche und nur der Pianist Herman Foster reißt das Ganze ein bisschen aus dem Feuer mit einer Piano-Einlage à la Ramsey Lewis, die Rhythmusgruppe mit Idris Muhammad am Schlagzeug, hier noch unter seinem ursprünglichen Namen Leo Morris, und Sam Jones kann natürlich nicht schlecht sein. Mich würde wirklich mal interessieren, ob Lou Donaldson freiwillig oder auf Anordnung so konservativ mit der Melodie und dem Thema beschäftigt hat. Möglicherweise sagte irgendein Studioboss, er solle nicht zu jazzig werden und nicht zu sehr improvisieren, sich also nicht zu weit vom Thema entfernen, aber dass er nun nahezu nur die Melodie und immer in der gleichen Art gespielt hatte, das hatte mich dann doch etwas erstaunt. Da gibt es sogar Rhythm and Blues und Rock'n'Roll Schallplatten, bei denen, und die Hits waren, muss ich sagen, bei denen die Solisten sich dann doch etwas weiter aus dem Fenster gewagt hatten. Es folgen zwei Titel, die auch oder besonders durch die Beatles bekannt wurden, aber die eines gemeinsam haben: beide wurden zuerst vom Sänger Arthur Alexander aufgenommen, zuerst Shot of Rhythm and Blues, das nahmen die Beatles mal bei einer BBC-Session auf, und danach Anna, Go to Him, das war auf einem frühen Album der Beatles. Und wenn wir schon von den Beatles reden, dann können wir auch gleich von den Rolling Stones reden. Die haben nämlich auch einen Arthur Alexander-Titel gecovert, You Better Move On. Aber jetzt hören wir Arthur Alexander, Shot of Rhythm and Blues und Anna, Go to Him. Well, if your hands start to clapping and your fingers start to popping and your feet start to moving around, and if you start to swing and sway when a band starts to play a real grooving way out sound, and if you get the can't help it and you can't sit down, you feel like you gotta move around. Need a shot of rhythm and blues with just a little rock and roll on the side, just for good measure. Need a pair of dancing shoes with your lover by your side, then you know you're gonna have a lot of pleasure. Don't you worry about a thing. Start to dance and sing, and chill bumps come up on you. And when that rhythm finally hits you, and the beat gets you too, well, here's the thing for you to do. Good measure. Get a pair of dancing shoes. Well, with your lover by your side, then you know you're gonna have a lot of pleasure. Don't you worry about a thing if you start to dance and sing and chill bumps come up on you. And when that rhythm finally hits you and the beat gets you too, well, here's the thing for you to do. Just a little rock and roll on the side, just for good measure. Get a pair of dancing shoes. With your lover by your side, then you know you're gonna have a lot of pleasure. Don't you worry about it. Anna, you come and ask me, girl, set you free, girl. You say he loves you more than me. Well, I will set you free. Go with him. Go with him. But Anna, girl, before you go now, I want you to know now, love you so. But if he loves you more, go with him. All of my life I've been searching for a girl to love me like I love you. Oh my, but every girl I've ever had breaks my heart and leaves me sad. What am I supposed to do? Oh, Anna, just one more thing, girl. Give back my ring to me, and darling, you'll be free to go with him. Searching for a girl now to love me like I love you. Oh, but let me tell you now, every girl I've ever had breaks my heart and leaves me sad. What am I supposed to do? Just one more thing, girl. You give back my ring to me, and darling, you'll be free to go with him. Go with him, man. Go with him. We've heard it all before. We're just a bore. It's more than we can bear. But do you really care? The kiss of blood to save a life. All you do is stare. Sell yourself a cheap. Make your mother weep. Mother, mother, make my bed, make for me a winding sheet, wrap me up in a low cough gold, see if I can sleep. In irgendeiner Sendung von Framatz Musikalisches Fundbüro werde ich mal You Better Move On spielen und dann auch noch etwas zu Arthur Alexander sagen. Jetzt sage ich erst einmal etwas über die drei britischen Bands, die wir gerade hörten und ihre Lieder. Die Punkband 999 existierte immer mal wieder mit einigen Pausen aus ihrer ersten Phase, die von 1977 bis Anfang Mitte der 80er Jahre dauerte, hörten wir aus dem Jahre 1978 Emergency. Die britische Folkrockband Steely Span ging 1969 zum Teil aus der ähnlich gelagerten Band Fairport Convention hervor. Sehr britisch auch das Lied Little Sir Huge. Trotz schöner Melodie geht es hier doch eher blutrünstig zu und der kleine Sir Huge endet erstochen in einem Ziehbrunnen. Nicht sehr angenehm. Sehr britisch ist natürlich auch der Afternoon Tea, den die ebenfalls sehr britischen Kings 1967 besungen hatten. Zeit für Jazz. Tenorsaxophonist Flip Phillips spielte zusammen mit Bassisten Ray Brown, Schlagzeuger Joe Jones und Pianisten Mickey Crane Milano ein. Das war 1950. Mm-hmm.

hörten soeben The Lady Sings the Blues aus dem Jahr 1955, geschrieben vom Pianisten Herbie Nichols, den wir auch hörten, zusammen mit Al McKibben am Bass und Max Roach. Der Herbie Nichols ist leider nicht so bekannt wie zum Beispiel Thelonious Monk, obwohl er in dieser Klasse doch rein künstlerisch mitspielte. Das sagte sich auch der Posaunist Russell Rudd und nahm 1982 eine Tributplatte auf, und zwar eine Tributplatte für Thelonious Monk, aber auch für Herbie Nichols, und man spielte jeweils nur Titel dieser beiden Musiker. Wir hörten vor Herbie Nichols Roswell Rudd mit Steve Lacey am Sopransaxophon, Ken Carter am Bass, Mischa Mengelbach am Piano und Han Benning am Schlagzeug, Friday the 13th, ein Titel und eine Komposition von Thelonious Monk. Nicht jeder Künstler bekommt zu Lebzeiten die Anerkennung, die er eigentlich verdient. Maxine Sullivan ist auch so ein Fall, obwohl sie alles andere als unbekannt war. 1911 geboren, 1987 gestorben und schon in den 30er Jahren aktiv als Schallplattenkünstlerin, war sie eine Vorgängerin von den weitaus bekannteren Sängerin Billie Holiday oder auch Ella Fitzgerald. Wir hören sie mit einem Standard aus dem Jahr 1938, Blue Skies. Auf Maxine Sullivan folgt Champion Jack Dupree, der Pianist aus New Orleans. Und er hat sich seinen alten Titel Junker Blues 1958 noch einmal vorgenommen. Der ursprüngliche Titel stammte ja aus den frühen 40er Jahren und war eine Blaupause für Fats Domino's erste Single The Fat Man. Mit dabei auch der Gitarrist Larry Dale, den wir danach gleich als Sänger, aber nicht als Gitarristen hören werden. Larry Dale mit Mickey Baker an der Gitarre, Panama Francis am Schlagzeug, Lloyd Trotman am Bass. Lloyd Trotman ist der Bassist, der den bekannten Stand By Me Bassriff spielte und sich erdachte. Am Tenorsaxophon Sam the Man Taylor, auch ein ständiger Gast in den Studios von Atlantic Records. Der Titel, den wir hören werden, heißt Midnight Hours aus dem Jahre 1954. Blue sky smiling at me. Nothing but blue sky do I see. Blue birds singing a song, nothing but bluebirds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the day hurrying by, when you're in love, my, how they fly. Blue days, all of them gone. Nothing but blue skies from now on. Blue skies smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song. Nothing but blue birds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly. Blue days, all of them gone. Nothing but blue skies from now on. people call me a junker, 'cause I'm loaded all the time. I just feel happy and I feel good all the time. Some people say I use a needle, and some say I sniff cocaine. But that's the best old feeling in the world that I'd ever seen. Say goodbye, goodbye to whiskey, Lord, and so long to gin. I just want my reefer, I just want to feel high again. come back to me. Lord, I'll wake up every morning and cry. Zum Abschluss hören wir Folding Banjos, das Original des Titels Dueling Banjos ist. Folding Banjos wurde 1955 aufgenommen. Am Tenor Banjo, das mit dem Plektron gespielt wird, Arthur Smith. Am Fünfsaitchen Banjo, das mit Daumenpicks und Fingerpicks gespielt wurde, Don Reno. Arthur Smith fängt immer die Strophe mit seinem vierseitigen Tenorbanjo an, dann folgt Don Reno mit seinem fünfseitigen Banjo und dem Fingerpicking, das mehr rollt. Und wenn man sich etwas eingehört hat, kann man die beiden Instrumentalisten auch sehr gut voneinander unterscheiden. Ich, Frank Matthias, bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.